Zweitens, Teile und Tätigkeiten des Körpers. Teile des Körpers A. Jemanden in seine Arme aufnehmen. Suo sinu, complexuque recipere aliquem. Jemanden mit offenen Armen aufnehmen. Libentissimo animo recipere aliquem. Sich aus den Armen jemandes reißen. Irripere se complexu aliquius. Jemanden mit Gewalt aus den Armen jemandes reißen. Aliquem de complexu aliquius avellare. Atque abstrahere. Etwas in den Armen halten. Amplexu tenere aliquid. Zur Ader lassen. Sanguinem mitre. Venam incidere. Jemandem das Blut aussaugen. Exsorbere aliquius sanguinem. Sein Blut vergießen. Sanguinem profundere. Sanguinem effundere. Nach jemandes Blut dürsten. Sanguinem aliquius sitire. Sanguinem aliquius concupiscere. Sanguinem aliquius expetere. Seinen Durst nach dem Blut jemandes stillen. Sanguine aliquius saturare. Im Blut schwimmen. Sanguine redundare. Sanguine inundari. Gesichtsausdruck. Oris habitus. Den Gesichtsausdruck beobachten. Os intuiri. Schrecken malt sich in jemandes Mienen. Vultus aliquius extimescit.